Abschnitt 25 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen übersetzt von Emmy Schreck. Das Girren der Taube aus Ruokkolax. Die Taube und das Huhn hatten beide ihr Nest, aber die Taube hatte 10 Eier und das Huhn nur 2. Da fing das Huhn an, die Taube mit List zu einem Tauschhandel zu überreden. Endlich ging denn auch diese auf den Vorschlag ein. Sie gab dem Huhn ihre 10 Eier und erhielt dafür die 2 Hühnereier. Doch bald merkte die Taube, wie sehr sie durch die Arglist des Huhnes geschädigt worden war und bereute den einfältigen Tausch. Noch heutigen Tages trauert und jammert sie darüber, denn sobald du ihre Stimme hörst, vernimmst du auch die Klagelaute. Girr, girr, 10 meiner Eier gab ich Elende hin für des Huhnes 2 Eier. Ende von Abschnitt 25. Gelesen von Robert Steiner im Januar 2024.